Torelli. Was wollen Sie von ihm? Ich will mich von ihm malen lassen. Sehr beliebt zu sein. Ach, die Fratzen sind mir eine fahne Last. Ich habe eine von ihnen, sie ist heute noch nicht einmal dabei, einmal gemein, und seitdem verfolge sie mich heute. Unerschütterlich, deshalb. Punkt. Ich bin oft zum Gericht gegangen und selige Prozesse habe ich in wichtigen Stadien angehört und ich muss zugeben, nicht einen einzigen wirklichen Freispruch erlebt. Es ist von dieser Seite zwecklos. Ein einziger Henker könnte das ganze Gericht ersetzen. Dürfen nicht verallgemeinern. Aber ich könnte dem Richter, den ich jetzt fahre, eine Bestätigung vorlegen, dass sie unschuldig sind und mich für ihre Unschuld verbürgen. Beginnt von Neuem. Der scheinbare Freispruch scheint Ihnen offenbar nicht vorteilhaft zu sein. Vielleicht entspricht Ihnen die Verschleppung besser. Die Verschleppung besteht darin, dass der Prozess dann im niedrigsten Prozessstadium erhalten wird. Und dieses zu erreichen, ist es nötig, dass der Angeklagte und der Helfer, insbesondere aber der Helfer, in ununterbrochener persönlicher Führung mit dem Gericht bleibt. Der Prozess hört zwar nicht auf, aber der Angeklagte ist von einer Verurteilung ebenso gesichert wie der Freiherr. Endlich gewesen zu sein. Sie verhindert aber auch die wirkliche Freisprechung. Sie haben den Kern der Sache erfasst. Allerdings darf man